Margaritentod. Bitter wie ein kohlschwarz Brot ist der Margaritentod, Margaritentod, Margaritentod. Als eine schwarze Margariten kommt er auf einen Zeisel geritten und das Zeisel ist blutrot, Margaritentod, Margaritentod. Und er holt die Margariten und die Blärmeln schreien und bitten, hilf uns doch in unserer Not, gnädiger Margaritengott. Doch es hilft ihnen kein Schreien, denn was sein muss, das muss sein. Und der Tod, der nimmt sein Zangerl, zwickt die Blärmel zart ins Wangerl, ganz pomali und kommod. Margaritentod, Margaritentod. Und dann fangt er zum Zupfen und dann fangt er zum Rupfen. Ich lieb dich von Herzen, sagt er, und zupft. Ich lieb dich mit Schmerzen, sagt er, und rupft. Ich lieb dich ein wenig, sagt er, ein bissel, sagt er, ein Ötzel, sagt er, ein Wutzi, Wutzi, sagt er fast überhaupt. Ein Wutzi, Wutzi, sagt er fast überhaupt nicht, sagt er gar nichts, sagt er aus. Bitter wie ein kohlschwarz Brot ist der Margaritentod, Margaritentod, Margaritentod. Als eine schwarze Margariten kommt auf einen Zeisel geritten und das Zeisel ist blutrot. Margaritentod, Margaritentod.